Das Problem ist aber, dass es auch Leute geben muss, die den Müll wegbringen, den man in seinem Haus macht. Und überhaupt, es kann nicht nur Gewinner geben, denn es ist ja nicht genug Geld für alle da und man braucht auch ein paar Verlierer, die man auslachen kann. Deshalb verdienen nicht alle gleich viel Geld und manche Leute kriegen auch keine Jobs. So wie es bei Reise nach Jerusalem auch nicht für jeden einen Stuhl gibt, sonst würde das Spiel ja keinen Spaß machen. Und die Leute ohne Job, die Verlierer, die sind dann arm. Die können sich keine schönen Sachen kaufen. Nicht einmal Sachen, die sie unbedingt brauchen, also zum Beispiel Essen oder Kleidung. Sie werden traurig und manchmal sogar krank. Dann tun sie den reichen Leuten leid und die reichen Leute bezahlen dann jemanden, der zu den armen Leuten geht und ihnen sagt, dass alles wieder gut wird. Dass sie sich nur ganz doll anstrengen müssen. Und wenn die armen Leute das schaffen, obwohl sie krank und traurig sind, dann verliert beim nächsten Mal jemand anderes. Verständlich und wahr, oder?